Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi hat seine Landsleute auf weitere Entbehrungen durch seinen Sparkurs vorbereitet. Der schmerzhafteste Teil der Wirtschaftsreformen in Ägypten sei zwar vorüber, der Weg gehe allerdings noch weiter, sagte al-Sisi in dieser Woche in einer Rede. Die von ihm angestoßenen Maßnahmen hatten zu einem deutlichen Anstieg der Preise geführt und nach Aussagen einiger Kritiker vor allem die Armen und die Mittelschicht hart getroffen. Das ist das eine Problem. Das andere: internationale Organisationen gehen davon aus, dass es in Ägypten mittlerweile rund 60.000 politische Gefangene gibt. Darunter nicht nur Muslimbrüder, sondern auch liberale Politiker, Blogger, Journalisten, jeweils Frauen und Männer oder auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Nichtregierungen. Organisationen. Eine Reportage von Martin Dung. Sie haben ihn schon dreimal abgeholt. Einmal zerrten sie ihn am helllichten Tag aus einem Straßencafé, die beiden anderen Male nahmen sie ihn zu Hause fest. Die Männer waren immer maskiert, sie schlugen Türen und Schränke kaputt und dann verschleppten sie ihn mit verbundenen Augen zur Staatssicherheit. Dreimal, sagt Amr. Er habe gelernt, wie man Zeiten der Gefangenschaft übersteht. Ich denke dann an alle, die ich liebe, die mir etwas bedeuten. Ich halte mich an Erinnerungen fest, meint er, an allem, was gut ist. Ich sage mir, dass mir das ja schon mal passierte und dass es auch diesmal wieder vorbeigehen wird, dass ich irgendwann freikommen werde. Im Ägypten des Jahres 2019 ist es fast nicht mehr möglich, Leute wie Amr zu treffen. Zu groß ist die Angst vor einem Regime, das weder Kritik noch Gegnerschaft duldet. Wir haben seinen Namen verändert. Auch der Ort, an dem wir uns treffen, muss unbekannt bleiben. Nur so viel. Er ist Mitte 20, ein junger, weltoffener Mann, der nach seinem Studium an der Universität Kairo bei einer Menschenrechtsorganisation angestellt wurde. Das war sein Verbrechen. Für eine NGO zu arbeiten heißt, dass du dafür früher oder später bestraft wirst, sagt Amr. Mich haben sie bei der Staatssicherheit erst mal 2 Stunden lang mit Stöcken geschlagen. Hals, Ohren, Bauch, Beine, überall. Sie haben mir mit einem Gewehrkolben die Nase gebrochen und mich dann mit Elektroschocks gefoltert. Danach brachten sie mich zum Staatsanwalt. Ich habe ihm gesagt, was sie mit mir gemacht haben. Er hat dann Untersuchungshaft angeordnet. Seit 2013 ist Ägyptens Präsident Abdel Fattah el-Sisi an der Macht. Die Art, wie er sie ausübe, sei so brutal, dass er manchmal sogar dem gestürzten Autokraten Hosni Mubarak hinterher traure, meint der Regimegegner Khaled Daoud. Mubarak habe wenigstens noch ein wenig Luft zum Atmen gelassen. Heute gibt es keinen Raum mehr für Leute, die sich für Menschenrechte engagieren oder für Oppositionsparteien oder freie Medien, sagt Daoud. Blogger werden verhaftet, nur weil sie die politische Lage auf Facebook oder Twitter kommentieren. Leute kommen ins Gefängnis, weil sie etwas gepostet haben und man ihnen vorwirft, das sei ein Umsturzversuch. Es kann jeden treffen, der irgendwie Kritik am Regime übt. Die schiere Masse der Gefangenen stellt den Staatssicherheitsapparat vor ein Unterbringungsproblem. In den Jahren unter Sisi wurden nach Informationen von Amnesty International 19 neue Gefängnisse in Ägypten gebaut. 2 davon könnten insgesamt 30.000 Häftlinge fassen. Now we continue to receive also victims of torture. Zu uns kommen neben all den Folteropfern inzwischen auch viele junge Leute, die nicht mal mehr über die Gewalt in den Gefängnissen klagen, sagt Aida Saif el-Dawla vom Nadine Center. Das Zentrum für Folteropfer wurde vor 2 Jahren vom Staat dicht gemacht, aber seine Mitarbeiter betreuen noch immer traumatisierte Ex-Häftlinge in Kairo. Es sind Leute, die völlig orientierungslos sind. Sie waren 2, 3 Jahre eingesperrt und finden sich nicht mehr in der Welt zurecht. Ihnen ist alles fremd geworden. Sie wissen nicht mehr, wohin mit sich. Ägypten, 8 Jahre nach dem arabischen Frühling. Viele von denen, die 2011 auf dem Tahrirplatz für ein freies, besseres Leben kämpften, wurden danach in Gefängniszellen gebrochen. Das sei alles erfunden, erklärt das Regime. Es gäbe keine systematische Folter, allenfalls ein paar Einzelfälle. The government is lying. Die Regierung lügt, sagt Rida Seyfel-Dawla. Die Berichte der Opfer stimmen durchweg überein. Zum Beispiel, wie sie unabhängig voneinander die Ankunft in den Haftanstalten beschreiben. Wenn die Transportvans ankommen und sie aussteigen und reingehen müssen. Sie nennen das Tashrifa, Empfangsfeier. Amr hat das dreimal erlebt. Wenn du ankommst, gibt es eine Empfangsparty, so nennen die das. Die Neulinge werden rasiert und entkleidet. Dann bilden die Wächter eine Art Gasse. Da müssen wir dann durch, während die Wächter mit Schläuchen und Elektrokabeln auf uns eindreschen. Sie meinen, wir sollten vom ersten Tag an die eiserne Hand des Regimes spüren. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute wieder den ägyptischen Präsidenten, Herrn al-Sisi, bei uns begrüßen darf. Wir haben vergangenen Oktober war Ägyptens Machthaber auf Staatsbesuch in Berlin. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz bezeichnete Kanzlerin Merkel die Beziehungen als sehr eng und sehr vielschichtig. Dazu zählen auch die deutschen Rüstungsexporte, die sich allein im Jahr 2017 auf 428 Millionen Euro beliefen. Ägypten zählt zu den Top-Empfängern deutscher Wehrtechnik außerhalb der EU. Erst vor wenigen Wochen hat der Bundessicherheitsrat den Verkauf einer Fregatte im Wert von 1 Milliarde Euro genehmigt. Wir sprechen aber auch über Themen der Zivilgesellschaft. Es läuft gut für Sisi, sagt der Oppositionelle Khaled Daoud. Das Chaos in der arabischen Welt scheint das Regime zu legitimieren. Länder wie Syrien, Irak, Libyen, Jemen drohen zu zerbrechen. Also sagt Sisi seinen westlichen Gesprächspartnern, dass es nur sein autoritärer Regierungsstil sei, der Ägypten ein ähnliches Schicksal erspare. So verkauft er das. Er sagt, ich bin in dieser Region der einzige Garant für Stabilität. Zu mir gibt es keine Alternative. Amr ist seit einem Jahr wieder frei. Er bewegt sich vorsichtig in der Stadt und er muss jederzeit damit rechnen, wieder verhaftet zu werden. Ohne Anklage, ohne etwas verbrochen zu haben. Wie beim letzten Mal. Der mich folterte, sagte kurz vorher zu mir, ich habe nichts Persönliches gegen dich. Das Problem ist nur, dass sich hier unsere Wege kreuzen. Er meinte, er mache doch nur seine Arbeit. Bevor er anfing, fragte er noch, glaubst du an Gott?